Beispiel 1. Schönen guten Morgen. Hier neben mir sitzt Frau Heike Müller. Sie hat in dieser Prüfung den Vorsitz. Wir kennen uns ja schon, aber Frau Müller möchte gerne wissen, wer du bist. Kannst du uns dich bitte kurz vorstellen? Das Schuljahr ist fast vorbei und wahrscheinlich denkst du schon an die Ferien. Wo würdest du denn gerne Ferien machen? Und warum? Kannst du uns darüber bitte etwas erzählen? Ja, das würde ich auch gerne machen. Aber noch ist Schule. Und ich wüsste gerne von dir, wie ein ganz normaler Schultag bei dir aussieht. Du hast doch bestimmt auch ein Lieblingsfach. Kannst du uns darüber bitte auch etwas erzählen? Okay, und jetzt noch etwas ganz anderes. Stell dir vor, du kannst für einen Tag Arzt, Politiker oder Astronaut sein. Was wärst du am liebsten und warum?